dass es mich noch gibt. Ich steh im Regen und bin so verliebt. Ich warte auf dich, warte auf dich, doch du kommst leider nicht. Meine Gedanken, die sind schon bei dir. Du lässt mich warten vor deiner Tür. Was soll ich hier? Warum kommst du nicht zu mir? Du lässt mich im Regen stehen. Was ist nur geschehen? Du lässt mich im Regen stehen und Stunden vergehen. Ich steh im Regen hier vor deinem Haus und alle Leute, die lachen mich aus. Im Regen zu stehen, es wäre besser nach Hause zu gehen. Plötzlich am Fenster erscheint dein Gesicht. Du gibst ein Zeichen, du kannst heute nicht ausgehen mit mir und ich steh nass vor der Tür. Du lässt mich im Regen stehen, was ist nur geschehen? Du lässt mich im Regen stehen und Stunden vergehen.